du Fotze. Zum Glück hab ich ne Zeitmaschine. Und bin ich so arm dran wie du. Tut mir richtig leid. Koro, die Slut hat von Menderes AIDS. Weg mit der Suppe, Mann, ess endlich nen Steak. Damit du nicht mehr nach nem Punch wie Lemminge fällst. Du hast Warzen auf der Pussy wie Lemmy im Face. Du kannst mich nicht betteln, du bist hässlich und gay. Wegen Menschen wie dir machte man den Pfeffer in Spray. Du bist fly wie ne Frisbee, toll für 10 Sekunden. Ich spring rum wie Dirk Nowitzki und fick die Emo-Tunte. Du Nacken, bist upturn wie Gruppenscheißen. Weil der PC zu teuer war, kannst du dir nur Suppe leisten. Hätte ich Money nicht gemocht, wär Chroma dein Vater. Ein Punch und du fliegst zum Mond wie die NASA. Suppen Casper gegen Tony Montana. Dein Name ist undefiniert wie der Wohnort von Tarzan. Ich komm in die Cypher wie Piloten aus Japan. Bin King und hab viele Kronen wie ein Zahnarzt. Rappst du noch smooth, wenn mein Fuß in deinem Arsch steckt? Stehst du vom Fernseher, pust ich dich Haar weg. Im Battle gegen Jack wirst du zum Opfer. Steigst du in ein Auto ein, wird es zum Stalker. Du trinkst den Bull zu Hause und denkst, du bist Asterix. Doch nehm ich dir die Potte und dein Handy weg, machst du nix. Du bist ein dünner Lauch mit dünnen Armen wie Philipp Lahm. Fress mein Puller auf, dann siehst du fett wie Pillard aus. Emo spast, alle meine Parts sind real. Hol noch 30 von dir ran, die Jungs wollen Mikado spielen. Chillst du mit deinen Emo-Boys, werde dir zur Weintraube. Alle in den Sack rein und in Säurebad eintauchen, yeah. Ich hab die beste Technik wie die IFA und alle freuen sich auf mein Konter wie aufs neue FIFA. Niemand wird von Koru den Koi kaufen, denn man findet keine Punches in Koru im Heuhaufen. Scheiß auf Sobite, ich will nur die Gelder haben. Moritz Wagners Marker mit Pizza, Baguette zum Elternabend. Dein Geweine zeigt uns allen, dass du Emo bist. Ich knebel dich und nehme das Leben von dir, scheiß Emo-Bitch.